Das Gericht im nordchinesischen Dalian hob das ursprüngliche Urteil auf. Danach sollte der 36-jährige Kanadier eine 15-jährige Haftstrafe verbüßen. Dieses Urteil sei zu milde, so die Richter, und verhängten nach einer eintägigen Verhandlung die Todesstrafe. Der Kanadier wurde 2014 in der Provinz Liaoning festgenommen. Ihm werden Drogenschmuggel und eine Verstrickung ins internationale organisierte Verbrechen vorgeworfen. Menschenrechtsorganisationen und auch die kanadische Regierung haben das chinesische Urteil bereits als willkürlich bezeichnet. Das Verhältnis zwischen China und Kanada ist angespannt und wird durch das Todesurteil weiter belastet. Bereits im Dezember waren zwei Kanadier in China festgenommen worden. Die chinesischen Behörden werfen beiden vor, in Aktivitäten verwickelt zu sein, die die nationale Sicherheit der Volksrepublik gefährdeten. Kritiker sehen darin chinesische Vergeltungsversuche, denn zuvor war in Kanada die Huawei-Managerin Meng Wanzhou festgenommen worden. Bis zur Entscheidung über ihre Auslieferung an die USA wurde sie gegen Kaution und unter strengen Auflagen wieder freigelassen. Das Todesurteil gegen den Kanadier ist für China nicht unüblich. Drogenschmugglern drohen lange Haftstrafen oder sogar die Todesstrafe.